Deutschlandfunk. Das Feature. Die Dorfbewohner haben die Gäste schon erwartet. Frauen laufen ihrem Wagen entgegen, schwenken grüne Zweige und tanzen. Sie geleiten die drei Besucher der Welthungerhilfe zu einem Versammlungsplatz im Schatten eines großen Baumes. Das ganze Dorf ist zusammengekommen. Einige Mütter tragen Kleinkinder auf dem Arm. Mit Spendenmitteln des international tätigen Vereins Viva Con Agua konnte die Welthungerhilfe hier im Dorf Okirkuk im Norden von Uganda einen Brunnen bauen und so die Menschen mit sauberem Trinkwasser versorgen. Viva Con Agua ist eine Hilfsorganisation, die vor 10 Jahren in Hamburg St. Pauli gegründet wurde. Lebe mit Wasser. Der Name ist Motto und Programm, um ein elementares Bedürfnis einzufordern, das Grundrecht auf sauberes Trinkwasser. Denn 748 Millionen Menschen haben weltweit keinen Zugang zu sauberem Wasser und 2,5 Milliarden leben ohne ausreichende sanitäre Einrichtungen. Einige Minuten Fußweg entfernt vom Dorf liegt das Wasserloch, aus dem die Menschen früher ihr Wasser entnehmen mussten. Ein kleiner Tümpel mit einer trüben, milchigen Brühe. Patrick ist einer der Verantwortlichen für den neuen Brunnen. Water User Committee steht auf seinem T-Shirt. 90 Haushalte mit ca. 540 Personen hätten früher das dreckige Wasser getrunken. Durch den neuen Brunnen müssen wir es nun nicht mehr trinken. Seitdem sind unsere Kinder auch nicht mehr krank. Sie leiden nicht mehr unter Würmern. Aber es gibt immer noch Dörfer, die zu weit vom Brunnen entfernt liegen und deshalb weiter verdrecktes Wasser trinken müssen. Viva Con Agua, eine Initiative aus Hamburg, St. Pauli. Ein Feature von Michael Enger. Viva Con Agua! Abstiegskampf am Millerntor in Hamburg. Heimspiel des FC St. Pauli. Das Stadion ist ausverkauft, wie bei jedem Heimspiel. Obwohl St. Pauli in der Tabelle ganz unten steht. Das ganze Viertel zittert mit dem Verein. Auch Christian Wiebe ist leidenschaftlicher Fan. Bei Heimspielen ist er mit Kollegen immer im Stadion. Er arbeitet bei Viva Con Agua und betreut dort die WASH-Projekte. Die Abkürzung steht für Water, Sanitation and Hygiene. Also Trinkwasser, Abwasserentsorgung und Hygiene. Wir haben es in den letzten 9 Jahren geschafft, insgesamt weit über 500.000 Menschen weltweit in Südamerika, aber vor allen Dingen eben in Afrika und Asien, den Zugang zu sauberem Trinkwasser, zu sanitären Anlagen zu ermöglichen, ist weiterhin auch nur ein kleiner Teil natürlich auf dem Weg zur Erlangung dieser Vision, dass wir uns irgendwann mal nicht mehr darüber unterhalten müssen, dass Menschen sauberes, hygienisch einwandfreies Trinkwasser täglich zur Verfügung haben. Am Ende der ersten Halbzeit liegt St. Pauli 0-2 hinten. Mal wieder. Die Fans feuern ihre Mannschaft trotzdem weiter an. Also wenn man es so als Dreigestirn nehmen will, Viva Con Agua, FC St. Pauli und der Stadtteil, so muss man sicherlich sagen, dass es hier auf St. Pauli eine ganz spezielle Symbiose zwischen Stadtteil St. Pauli und Stadtteilverein, dem Fußballclub St. Pauli, gibt. So eine Symbiose, die ich sonst auch nirgends auf der Welt in der Intensität zumindest gefunden habe. Das heißt, es gibt im Umfeld des Vereins und eben im unmittelbaren Umfeld hier im Stadtteil St. Pauli. Ja! Und da ist es! Und es gibt auch noch geniale Spiele, die sich reinhängen. St. Pauli hat den Anschlusstreffer geschossen. Die Fans hoffen auf die Wende im Spiel. Es gibt, denke ich, kaum in einem anderen Fußballclub so ein politisch, so ein sozial bewusstes Umfeld wie beim FC St. Pauli. Das spiegelt sich natürlich mit der Lebensrealität auf St. Pauli und Umgebung wider. Spätestens seit Hafenstraßenzeiten, also damit begann sicherlich ja auch das politische Bewusstsein, sich auf St. Pauli auch zu verändern. Also gibt es eine sehr starke sozialpolitische Bewegung, die sich in diversen Initiativen manifestiert. Ich bin davon überzeugt, dass Bioconagua seit 2005 so ein bisschen in eine Lücke hineingestoßen ist. Und das ist eben dieser sozialpolitische Ansatz vom FC St. Pauli als Verein und seinem Fanumfeld. Oh, und schon wieder eine Chance. Da geht noch was. Leider geht dann doch nichts mehr. Am Ende wird St. Pauli das Spiel verlieren. Das Zittern geht weiter. Der FC St. Pauli ist seit Gründung von Viva Con Agua offizieller Unterstützer. Nicht nur ehemalige, auch aktive Spieler stehen hinter der Hilfsorganisation. Einer von ihnen ist Torwart Philipp Heerwagen. Er plant zusammen mit Viva Con Agua eine Reise nach Ostafrika, um sich vor Ort über die Hilfsprojekte zu informieren. Er finde es gut, dass die Projekte transparent seien und man mit einfachen Mitteln Viva Con Agua unterstützen könne. Wenn ich eine Kiste Wasser kaufe, weil ich Durst habe, unterstütze ich damit Leute mehrere tausend Kilometer entfernt, die auch Durst haben, aber halt nicht so die Möglichkeit haben, wie ich jetzt einfach in den Supermarkt zu gehen und sich Mineralwasser zu kaufen oder einfach den Hahn aufzudrehen. Bei meinen Ex-Clubs gab es auch schon soziale Projekte, aber nicht so in der Intensivität und in der Form, wie es jetzt bei St. Pauli betrieben wird. Und das ist schon super, dass man auch als Spieler dann auch die Möglichkeit bekommt, da zu helfen, vielleicht mit dem Namen oder mit dem Verein und da halt auch Möglichkeiten zu bekommen, einfach sich sozial zu engagieren. Der Videoclip Blue Uganda wurde fast 800.000 Mal auf YouTube angeklickt. Rapper aus Deutschland und Uganda haben den Song zur Unterstützung von Viva Con Agua gemeinsam produziert. In Uganda startete Viva Con Agua vor einigen Jahren mit verschiedenen Hilfsprojekten. Die Fahrt geht über einen rotbraunen Schotterweg. Der große Pickup versucht, den tiefen Pfützen auszuweichen. Vor einigen Tagen hat hier die Regenzeit begonnen. Peter Janda ist mit zwei Mitarbeitern auf dem Weg in einige Dörfer im Norden von Uganda. Er arbeitet hier für die Welthungerhilfe. Man will die Kleinbauern dabei unterstützen, bessere Anbaumethoden zu entwickeln, baut Schulen und erneuert Straßen. Vor allem aber wolle man die Wasserversorgung verbessern, sagt Peter Janda. Wir haben jetzt mit den Geldern von Viva Con Agua insgesamt 84 Brunnen rehabilitiert bzw. gebohrt. Etwa 44.000 Leute sind jetzt in der Lage, sauberes und sicheres Trinkwasser täglich zu nutzen. Das ist ein ganz toller Erfolg. Der Bedarf für weitere Brunnen ist natürlich enorm. Die ugandische Regierung ist nicht in der Lage, diese abgelegenen Regionen hier zu versorgen mit der Basisinfrastruktur. Und dafür ist natürlich unsere Arbeit hier mit der Unterstützung von Viva Con Agua und anderen Geldgebern sehr entscheidend. Africa, what a beautiful place. A beer culture and history from the ancient of days. Come make we sing a song. New challenges today. Die Ausbeute vom Vortag ist ganz zufriedenstellend. Zwei junge Männer laden aus einem mit bunten Graffitis besprühten Kleintransporter Pfandbecher in große Plastikkörbe um. Die Becher sind zu 1 Meter langen Stangen übereinander gestapelt. Konrad und Julian, so heißen die beiden, tragen Gummihandschuhe, weil immer noch Bierreste aus den Bechern tropfen. Sie haben sich warm angezogen, denn Anfang November ist es schon kalt hier draußen. Im Ferien- und Freizeitpark Weißenhäuser Strand an der Ostsee. An diesem Wochenende findet hier der Rolling Stone Weekender statt. Ein Indoor-Musikfestival, zu dem 4000 Besucher kommen werden. Konrad und Julian haben schon viele solcher Einsätze hinter sich. Alle unentgeltlich und ehrenamtlich für Viva Con Agua. Neben Spenden und Veranstaltungen ist vor allem das Sammeln von Pfandbechern eine der Haupteinnahmequellen von Viva Con Agua. Auf den Festivals bitten sie die Besucher, ihren Pfandbecher zu spenden. 1 Euro erhalten sie pro Becher. Da kommt über ein Wochenende schon einiges zusammen. Viva Con Agua hat Unterstützer in 50 Städten. In Österreich und der Schweiz gibt es eigene Ableger. Die Organisation hat es geschafft, gerade junge Menschen für soziales Engagement zu begeistern. Konrad, großgewachsen, Bart, Kapuzenpullover, kam über die Musik dazu. Ich bin bei Viva Con Agua, weil ich vor 5 Jahren auf YouTube von Airi Revolte das Viva Con Agua-Lied gehört habe und das irgendwie ziemlich spannend fand und einfach mal angeschrieben habe, ey, was macht ihr denn so? Und das klang cool, was sie machen. Da habe ich gesagt, okay, dann fange ich das doch mal in Bremen an. Und seitdem bin ich seit 5 Jahren dabei. Airi Revolte, Smooth Hamburg. Viva Con Agua. Das hier ist Viva Con Agua, ein Team mit Liebe wie Papa. Wir sammeln Spenden und helfen Menschen mit fließendem Wasser nie wieder. Durchstecken, verbieten den Durstfresh. In einem Gang des überdachten Festivalgeländes haben sie einen Infotisch aufgebaut. Über die gesamte Vorderseite hängt ein Transparent. Auf weißem Untergrund ist ein großer blauer Wassertropfen abgebildet, in dem sich die Weltkugel spiegelt. Darunter in blauer Schrift Viva Con Agua und etwas kleiner St. Pauli, Logo und Schriftzug der Organisation. Auf dem Tisch Infomaterial über die Wasserprojekte, Aufkleber und Viva Con Agua T-Shirts sowie eine Spendenbüchse. Wasser für alle, alle für Wasser, für eine Welt ohne Durst steht darauf. Auf mittlerweile über 130 Festivals im Jahr sind die Viva Con Agua Mitarbeiter für ihr ehrgeiziges Ziel unterwegs, erreichen Hunderttausende junger Leute und sammeln Pfandbecher. Es ist unsere erfolgreichste Kampagne, sagt Marco, Bart, die längeren Haare hinten zu einem Knoten zusammengebunden. Man merkt ziemlich schnell, wenn man zum ersten Mal reinschnuppert, dass man mit vielen Leuten gleich auf dem gleichen Level irgendwie ist, was so einfach die Weltsicht angeht und das Engagement angeht. Und da kriegt man sehr, sehr viel positive Energie wieder zurück. Und es ist einfach jedes Mal ein Riesenspaß, mit VCA auf Festival oder so unterwegs zu sein und auch eben in den Städten auch aktiv zu sein, vor Ort irgendwas zu bewegen. Viva Con Agua est un projet qui veut s'engager pour les gens qui n'ont pas boire et qui n'ont pas à manger. Créé par des jeunes qui se sont aperçus qui peuvent changer cette inégalité, chacun de nous peut changer. An einer Wasserstelle am Rande des ugandischen Dorfes Okirkuk pumpen Frauen frisches Wasser in knallgelbe Plastikkanister. Der neue Brunnen wurde im März 2013 von der Welthungerhilfe errichtet. Finanziert mit Geldern von Viva Con Agua steht auf einer großen Tafel direkt daneben. Mit dem Brunnenbau würden die Dorfbewohner auch geschult, ihr Verhalten im Sanitär- und Hygienebereich zu verbessern, sagt Peter Janda. Man würde sie zum Beispiel durch den Bau einfacher Waschvorrichtungen anhalten, sich nach dem Toilettenbesuch die Hände zu waschen. Die Weltgesundheitsorganisation definiert einen Mindestverbrauch von Wasser pro Person 15 Liter am Tag. Und wenn man rechnet, dass ein durchschnittlicher Haushalt aus 6 Personen besteht, dann sind das ja 90 Liter Wasser am Tag, die also von der Quelle nach Hause getragen werden muss in diesen Kanistern. Das ist natürlich schwere Arbeit. Wir hatten also hier Situationen, dass also einzelne Haushalte 3-4 Kilometer bis zur Wasserquelle laufen mussten. Diese Wasserquelle hier hat die jetzt die Distanzen auf maximal 1 Kilometer verkürzt. Auf dem Gelände des ehemaligen Schlachthofes von St. Pauli liegt das Büro von Viva Con Agua. In dem Gebäude befinden sich Tonstudios und junge Unternehmen aus der Musik- und Medienbranche. Das Stadion des FC St. Pauli liegt in Sichtweite. Dieser gesamte Bereich St. Paulis mit dem Karolinenviertel und der angrenzenden Sternschanze hat sich vom ehemals benachteiligten Stadtteil zum beliebten Szeneviertel entwickelt, einem Trendsetter in Sachen Mode, Medien und Musik. Im Büro von Viva Con Agua herrscht hektische Betriebsamkeit. Kampagnen werden geplant, Einsätze auf Festivals und in Schulen vorbereitet. Der große Raum ist durch Glaswände in kleinere Arbeitsbereiche unterteilt. 20 Festangestellte arbeiten hier. Benny Adrian ist der Geschäftsführer. Vor 10 Jahren hat er die Organisation gegründet. Damals war er noch Fußballprofi beim FC St. Pauli. Während eines Trainingslagers auf Kuba hat er 2005 gesehen, wie schlecht dortige Kindergärten mit frischem Trinkwasser versorgt wurden. So entstand die Idee zu einem ersten Wasserprojekt. 150 Kindergärten in Kuba sollten Zugang zu frischem Trinkwasser erhalten. Ich hatte immer die Idee, auch über den Fußballplatz hinaus, mich mit anderen Dingen zu beschäftigen. Und ich glaube, bei keinem anderen Fußballverein wäre das in der Weise möglich gewesen. Die Gründung von Viva Con Agua ist in der Weise nur denkbar durch diese spezielle Konstellation St. Pauli. Es war ja von Anfang an klar, wir haben da wirklich außergewöhnliche Voraussetzungen. Gerade mit einem Fußballverein, der weit über Hamburgs Grenzen, ja Deutschlands Grenzen hinaus bekannt ist, der ja schon immer auch bekannt ist und war für eben andere Themen und Inhalte neben dem Fußballplatz. Und von Anfang an haben die Leute im Umfeld des Vereins dieses Projekt vorangetrieben. St. Pauli ist für uns der Ursprung und von dort aus gehen wir dann in die Welt. In der Welthungerhilfe fand Benny Adrian damals eine Hilfsorganisation, die auf Kuba tätig war. Daraus hat sich eine intensive Partnerschaft entwickelt, die bis heute eines der Fundamente von Viva Con Agua bildet. Die Welthungerhilfe und ihr Schweizer Pendant Helvetas verfügen in Entwicklungsländern über langjährige Erfahrung und das notwendige Know-how, um die Hilfsprojekte umzusetzen. In mittlerweile 15 Ländern konnte Viva Con Agua mit ihrer Hilfe Wasser- und Sanitärprojekte realisieren. Es gibt Partner, die eben auch den Ansatz verfolgen, den wir gut finden, nämlich in Kooperation mit den Leuten vor Ort die Projekte umzusetzen und auch hinterher zu betreuen, so dass man eben auch immer sich als Hilfsorganisation irgendwann auch überflüssig machen kann vor Ort und die Leute wirklich die Strukturen selber übernehmen können. Das ist ganz, ganz wichtig. Dank seiner Kontakte in die Sport- und Medienszene konnte Benny Adrian viele junge und kreative Leute für das Thema Wasser begeistern. Es gibt im deutschsprachigen Raum wahrscheinlich keine Hilfsorganisation, die in so kurzer Zeit so viele ehrenamtliche Unterstützer gewinnen konnte. 9.000 sind es mittlerweile. Seit 2010 arbeitet Viva Con Agua im Bereich des Social Business, der sozialen Geschäftsmodelle. Mit Gründung einer Wasser GmbH hat man ein eigenes Mineralwasser auf den Markt gebracht. Mindestens 60% der Gewinne aus dem Verkauf werden in Hilfsprojekte weitergeleitet. Viva Con Agua versteht sich von Anfang an natürlich auch so ein bisschen als etwas andere NGO im Vergleich zu, ich sag mal, den klassischen Hilfsorganisationen, die in dem Kontext Wasserversorgung aktiv sind. Wir wissen alle, dass eben die klassische Spenderzielgruppe in Deutschland irgendwann so mit 60, 65 losgeht. Und bei Viva Con Agua war der Ansatz von Anfang an eben auch zu sagen, wie können wir die junge Generation integrieren, wie können wir die jungen Leute auch motivieren, sich einzusetzen, nicht nur Geld zu spenden, sondern ihre Kreativität einzusetzen, ihre Energie einzusetzen, ihre Ideen einzusetzen. Was im absoluten Vordergrund steht, das Ganze soll Freude bereiten, sich mit Viva Con Agua zu engagieren und nicht immer mit so einem erhobenen Zeigefinger und so einem schlechten Gewissen. Wir müssen alle leiden, um anderen zu helfen oder ähnliches. Von 100 gespendeten Euro behält Viva Con Agua 6 Euro für Verwaltungsaufgaben und 15 Euro für Inlandsprojekte, für die Netzwerkarbeit und ihre Bildungsarbeit in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Der Rest, also 79 Euro, gehen an die Welthungerhilfe bzw. Helvetas. 2014 konnte man über 800.000 Euro für deren Projekte überweisen. Yeah. Viva Con Agua. St. Pauli Style, Style, yeah. Peter Janda ist mit seinem Pickup in Okwang unterwegs, einer anderen Region im Norden Ugandas. Er fahre ins Feld, sagt er, um zu schauen, wie die Arbeiten an einer Bohrstelle für einen neuen Brunnen vorangehen, der ebenfalls mit Mitteln von Viva Con Agua gebaut werde. Der Weg führt über nur spärlich mit Gras bewachsene Felder und endet bei einer Gruppe von Arbeitern. Sie sind gerade damit beschäftigt, lange Rohre zu montieren. Die Kosten für den geplanten Brunnen würden sich hier auf etwa 6.000 Euro belaufen, sagt Peter Janda. Was wir jetzt hier im Hintergrund sehen, ist also ein Tiefbrunnen, der gebohrt wurde. Und jetzt gibt es hier die Endarbeiten. Die verlegen gerade die Pumprohre auf eine Tiefe etwa 70 Meter, die dann also letztendlich das Wasser, das Trinkwasser, nach oben befördern. Wenn die Rohre verlegt sind, wird der Pumpkopf noch da drauf gesetzt. Mit dem Pumpschwengel und dann ist der Brunnen funktionsfähig. Die knapp 5 Meter langen Rohre werden nacheinander in das Bohrloch versenkt und miteinander verschraubt. Der Ablauf ist für die Arbeiter Routine und eingespielt. Nach knapp einer Stunde ist das oberste Rohr montiert. Mittlerweile haben sich auch immer mehr Dorfbewohner um die Bohrstelle versammelt. Alle wollen erleben, wie der erste Wasserstrahl aus dem neuen Brunnen fließt. Einige haben schon erwartungsfroh Kanister mitgebracht. Das Wasser fließt im Rhythmus der Pumpstöße aus dem Ausguss, während einer der Monteure noch die letzten Schrauben nachzieht. Es hat angefangen zu regnen, aber das hält die Dorfbewohner nicht davon ab, erst einmal ihre Kanister mit dem frischen Wasser zu füllen. 600 Menschen haben durch den neuen Brunnen nun sauberes Trinkwasser bekommen. Political hoes control the power system. They try to hold us down, but we're gonna keep them. Im Büro von Viva Con Agua ist eine Gruppe von Unterstützern mit Kuchen und einem Geschenk aufgekreuzt. Es ist ein großes Plakat, auf dem sich die Viva Con Agua-Gruppen in den verschiedenen Städten vorstellen. Es werde einen Ehrenplatz im Eingangsbereich des Büros finden, verspricht Pressesprecherin Claudia Gersdorf. Wir sagen nicht, Projekt XY läuft so und so, sondern wir stellen Fragen. Wir geben Plattformen, wir geben Möglichkeiten, aber die Umsetzung und die Ideenfindung, die geschieht bei den jungen Leuten. Und dadurch kommen ganz viele Neuerungen in den Viva Con Agua Kosmos. Das bedeutet aber auch, dass wir keine Verteilkultur verfolgen im Sinne von, wir bringen eine Wasserleitung nach Äthiopien, sondern wir stimmen das ganz klar mit lokalen Partnern ab. Dieser Ansatz der traditionalistischen Entwicklungshilfe, der ist eher nicht unser Ding. Dieses leidvolle Bild eines Kindes, dieses typische große Kinderlächeln, kenianische Kinder manchmal ohne Kleidung auf Plakatkampagnen abzubilden, um praktisch Mitgefühl bei dem Betrachter zu erzeugen, das ist für uns ein No-Go. Moritz Meyer hatte jahrelang ehrenamtlich für Viva Con Agua gearbeitet. Seit 2011 ist er festangestellt und für das Marketing zuständig. Auch als gemeinnütziger Verein sei Viva Con Agua natürlich eine Marke, die man positiv gestalten müsse. Sie hätten aber weder ein Werbeetat, noch schalte man Anzeigen. Für mich werden wir gerade umso glaubwürdiger, je mehr Leute an uns spenden. Dieses Selbstbewusstsein, bitte gib uns doch dein Geld, denn damit tust du Gutes. Den Satz, den haben wir auch lange nicht rausgebracht, weil wir Angst hatten, dass die Leute uns zu dreist finden. Aber mittlerweile machen wir das ganz selbstbewusst und merken auch, dass das ziemlich gut ankommt, wenn man den Leuten genau sagt, was man möchte. Da sind wir relativ klar. Aber auf eine sympathische Art, hoffe ich. Für mich ist das Besondere an Viva Con Agua, ehrlich gesagt, diese Freude an Dingen, diese positive Weltsicht, so eine gesunde Naivität auch ein bisschen, dass man nicht alles Bier ernst nehmen muss. An diesem Vormittag schaut auch Bela B. bei Viva Con Agua vorbei. Der prominente Musiker von den Ärzten ist Mitbegründer der Stiftung. Auf ihren Konzerten sei Viva Con Agua immer dabei. Es kam die Idee der aktiven Spende auf. Diesen Pfandbecher kann man ja spenden, dann muss man den nicht rumtragen und abgeben. Wir haben uns von den Ärzten irgendwann die Leute aufgefordert, uns mit Bechern zu bewerfen. Das ist dann zu einer Unart geworden auf Festivals und irgendwann dann auch sogar verboten worden, weil es einfach zu gefährlich war. Aber da haben wir sich immer wieder neue Tricks ausgedacht mit Freunden, die sind mit Schlauchbooten auf den Köpfen des Publikums während der Konzerte rumgefahren und haben Becher eingesammelt. Und so ist dann also ein wahnsinnig lukratives Geschäft draus geworden. Also zum Wohle der Gemeinnützigkeit natürlich. Die sind deshalb so groß, weil es so gut ist, weil es so transparent ist und weil es auch Leute auch anspricht, die halt nicht nur zu Weihnachten die Geldbörse rausholen, um sich ein gutes Gewissen zu kaufen, sondern Leute, die halt das ganze Jahr darüber denken, wie kann ich diese Welt zu einem besseren verändern. Noch wird hektisch gebohrt, geschraubt und gemalt, bevor die sogenannte Millantor Gallery eröffnet werden kann. Das Stadion des FC St. Pauli verwandelt sich jedes Jahr im Mai zu einer Kunstmeile. Ein Event mit der ungewöhnlichen Kombination aus Kunst, Musik und Fußball zur Unterstützung von Viva Con Agua. Auf über 4000 Quadratmetern gibt das Stadion dann Raum für eine soziale Kunstausstellung. 2014 fand sie zum vierten Mal statt, mit über 12.000 Besuchern und 150 vor allem jungen Künstlern und Musikern aus 13 Ländern. Wandgemälde, Skulpturen, Video- und Lichtinstallationen, fotografische Arbeiten und interaktive Performancekunst erfüllen die Katakomben des Stadions mit Leben. 30% der Erlöse gehen an die Künstler, 70% fließen in die Projekte von Viva Con Agua. Thomas Koch unterstützt Viva Con Agua mit seinem Kunstprojekt Straßenköter. In der Millantor Gallery setzt er sich kritisch mit dem Schicksal afrikanischer Flüchtlinge in Hamburg auseinander. Auf einem 5x3 Meter großen, mit verschiedenen Techniken bearbeiteten Foto sind drei junge Afrikaner zu sehen, die einen begehrten deutschen Pass in den Händen halten. Wir haben uns mit dem Thema Lampedusa halt auseinandergesetzt und finden, dass das nicht wirklich korrekt ist, was da so abläuft. Und haben uns dann halt mit der Gruppe Lampedusa aus Hamburg zusammengetan und mal mit den Jungs gesprochen. Haben dann ein Fotoshooting mit denen gemacht. Seitdem Viva Con Agua existiert, unterstütze ich Viva Con Agua mit Grafikdesign und Artwork etc. pp. Da gibt es viele Synergien, Freundeskreis, macht Spaß, für die gute Sache zu arbeiten. Das Ganze noch mit ein bisschen Kunstverpackt ist natürlich eine Top-Kombination. Weiter oben im großen Saal haben sich hunderte Interessierte zur Benefiz-Kunstauktion eingefunden. Begutachten die Gemälde, Fotografien und Skulpturen, die versteigert werden sollen. Neben jedem Objekt hängt eine Liste mit dem Mindestgebot. Die Schar der Zuschauer ist bunt gemischt, vom Schüler bis hin zum bekannten Fußballspieler und Musiker. Auch Fernsehkoch Tim Mälzer ist gekommen. Man wird nicht gleich reingezogen, die ganze Welt zu retten, sondern man kann mit ganz wenigen Mitteln dieses Projekt unterstützen. Sei es über diese Becherschmeißaktion, sei es darüber, dass wir im Restaurant Viva Con Agua verkaufen, wo dann pro Flasche 50 Cent weitergeleitet werden. Aber die haben eben verstanden, dass diese Effizienz des Geldeinsammelns, dass es eben auf sehr vielseitige Art und Weise geschehen kann und vor allen Dingen auf sehr lebendige. 1050 davon in der Säule, 1100, wer macht 1100, der junge Mann. TV-Moderator Klaas Häufer-Umlauf, bekannt aus dem Fernsehduo Joko und Klaas, legt sich mächtig ins Zeug. Für den guten Zweck versucht er, die Verkaufserlöse nach oben zu pushen. Mit Erfolg. Insgesamt werden im Rahmen der vierten Millantor Gallery wieder Kunstwerke für mehrere 10.000 Euro verkauft, die Viva Con Agua zugutekommen. 2013 waren es 50.000 Euro, die dann in Wasser- und Sanitärprojekte fließen konnten. In einem Eckhaus an der Davidstraße, im Herzen von St. Pauli, ist das St. Pauli-Museum beheimatet. Es liegt nur wenige Meter oberhalb der Davidwache. Gründer des Kiez-Museums ist der Fotograf Günther Zint, der wie kaum ein anderer mit seinen Fotos das Leben auf St. Pauli festgehalten hat. Bekannt wurde er auch durch seine Fotos aus dem legendären Hamburger Star-Club. Das Museum finanziere sich ohne staatliche Zuschüsse, habe trotzdem Besucherzahlen, die selbst große Museen nur selten aufweisen würden, erzählt Günther Zint. Es verstehe sich als Schaufenster des Stadtteils. Zu Viva Con Agua, als einem Projekt aus St. Pauli, habe man selbstverständlich eine enge Verbindung. Er selber hat schon Aktionen von Viva Con Agua dokumentiert. Und im Museum gibt es Ausstellungen von Künstlern aus dem Umfeld der Organisation. Wir sind ein Mitmach- und ein Engagement-Museum. Und wir mischen uns auch in Zeitabläufe ein, die noch gar nicht Geschichte sind. Deswegen haben wir über der Tür stehen, aus Geschichten wird Geschichte. Also was heute passiert, ist morgen Geschichte. Und wir greifen da auch ein, wenn es brennt. Und Viva Con Agua war ein Projekt, das uns von Anfang an begeistert hat. Wir haben unten eine Bar. In dieser Bar wird natürlich Viva Con Agua ausgeschenkt und getrunken. Günther Zint lebt seit 1962 auf St. Pauli. Für die Hanseaten sei der Stadtteil immer das Schmuddelviertel gewesen, das man meist schamhaft versteckte und nur vorzeigte, wenn es irgendeine Auszeichnung gegeben habe, erzählt er. Hamburg und St. Pauli, das sei schon immer ein von einer Art Hassliebe geprägtes Verhältnis gewesen. Napoleon hat ja mal die ganze Vorstadt, also ganz St. Pauli, niederbrennen lassen, um freies Schussfeld auf Hamburg zu haben. Teile von St. Pauli war früher auch sogar mal Dänemark. Wir hatten letztens beim Wahlkampf ein Gagplakat gemacht, St. Pauli zurück an Dänemark, weil wir mit der Hamburger Pfeffersack-Regierung nicht so ganz einverstanden sind. Da sind ja viele Fehler gemacht worden. Ich möchte jetzt keine einzelnen Projekte aufzählen. Aber wir auf St. Pauli kommen ganz gut ohne Hamburg zurecht. Ich weiß nicht, ob Hamburg ohne uns zurecht käme, weil wenn ich im Urlaub bin und sage, ich komme von Hamburg, dann fällt als erstes das Wort, oh, Reeperbahn, St. Pauli. Also Hamburg wollen sie gar nicht hören. Dieser Stadtteil ist berühmter als Hamburg. Ich sage immer, St. Pauli ist das Zentrum. Wir haben eine Vorstadt, die heißt Hamburg, da gehen wir aber selten hin. Nicht überall fließt das Wasser aus dem Hahn. Viele müssen ganz weit fahren oder tief graben. Das Ziel ist klar, Wasser für alle. People start drinking, Geld kann man nicht trinken. 10, 9, 9, 8, 8, 8, 8, 8, 8. Startschuss zu einem Spendenlauf an der Stadtteilschule Süderelbe im Süden von Hamburg. Die Schüler laufen heute für Viva Con Agua den Run for Wash. Einen Schwerpunkt ihrer Arbeit sieht Viva Con Agua im Bildungsbereich um langfristig zur Veränderung der weltweiten Wassersituation beizutragen. Gerade bei Kindern und Jugendlichen will man Bewusstsein für einen verantwortungsvollen Umgang mit Wasser schaffen, unter anderem durch die Spendenläufe. 2014 nahmen daran 53 Schulen in 11 Bundesländern der Schweiz und Österreich teil. Dabei kamen insgesamt 225.000 Euro zusammen. Thomas Licht ist Lehrer an der Stadtteilschule. Und zwar ist es so, dass die Schüler eine bestimmte Rundenzahl laufen und pro Runde suchen sie sich vorher Sponsoren, die eine bestimmte Summe Geld spenden. Zum Beispiel gehen sie zu ihrem Onkel, ihrer Tante, ihrem ehemaligen Praktikumsbetrieb und fragen, ob sie für eine Runde, die sie laufen, zum Beispiel 20 Cent, 50 Cent, vielleicht 1 Euro bekommen. Das schwankt natürlich auch mit den Einkommensmöglichkeiten der Eltern hauptsächlich, denn die werden ja zuerst angesprochen. Also es kommen Summen zwischen 2 Euro und 200 Euro bis jetzt zusammen pro Schüler. Also das ist schon beachtlich. Der Parcours führt um die Schule herum und durch die Aula, wo es dann für jede gelaufene Runde einen Stempel auf einer Rundenkarte gibt. Damit bekommen die Schüler später von ihren Sponsoren das Spendengeld. 6 Mitarbeiter von Viva Con Agua helfen bei der Organisation. Einige Tage zuvor hatten sie die Schüler in einer Veranstaltung über den Spendenlauf und über die Wasserprojekte von Viva Con Agua informiert. Nun haben sie in der Pausenhalle einen Infostand aufgebaut, an dem sie zur Erfrischung Viva Con Agua Mineralwasser austeilen. Die einzelnen Jahrgangsstufen gehen nacheinander auf die Strecke. Alle würden sich für Viva Con Agua mächtig ins Zeug legen, sagt Dima, eine der Schülerinnen. Sie hat sich vorgenommen, mindestens 10 Runden zu laufen. Dann kämen bei ihr 20 Euro zusammen. Da haben wir einen Film gesehen, der gezeigt hat, wie die Menschen sich auf einen vom Viva Con Agua gebauten Brunnen gestürzt haben und sich die Hände gewaschen haben, getrunken und das Gesicht gewaschen haben, weil sie den Luxus vom Wasser erlebt haben, was wir als selbstverständlich erachten. Das hat einen doch berührt. Lars Breitmeier ist bei Viva Con Agua für den Bereich Bildung und Entwicklung und für die Run for Wash-Projekte zuständig. Dass er an diesem Tag selber mitläuft, schätzen die Schüler. Überhaupt kommen die Viva Con Agua-Mitarbeiter bei den Schülern gut an. Altersmäßig und vom Outfit her unterscheiden sie sich sehr von den Lehrern. Lars Breitmeier, Wollmütze, 2 Ohrringe, sagt, es gehe nicht darum, den Erfolg am Spendenbetrag zu messen, obwohl er sich natürlich später darüber freuen wird, dass bei diesem Lauf insgesamt 2.557 Euro zusammenkommen. Viel wichtiger sei es, die Schüler für das Thema Wasser zu sensibilisieren. Die Spendenläufe sind natürlich zum einen für uns eine Möglichkeit, dass wir Schülern einfach zeigen können, du musst keinen Namen haben, du musst kein Geld haben können, um wirklich was machen zu können, sondern im Gegenteil, so mit dem, was du hast und wer du bist, kannst du deinen Teil dazu beitragen, dass die Welt sich ein Stück weit verändert. Wenn halt ein Schüler nur 50 Cent pro Runde einen Sponsor gefunden hat, aber dafür 30 Runden läuft, dann zählt es eigentlich mehr vom Einsatz, wie wenn jetzt halt einer pro Runde, weiß ich nicht, 150 Euro bekommt, aber halt dann mit Ach und Krach seine 2 Runden gelaufen ist. So, ne? Einfach wirklich zu zeigen, so hey, ihr alle könnt was machen. So. Ihr habt Power, so, ihr habt die Energie, finde ich unbezahlbar, gerade auch in vielleicht Stadtteilen, wo ja, nicht alles so rund läuft. Eben. Hochbetrieb im Silbersack. Die Kneipe im Zentrum von St. Pauli ist rappelvoll, wie immer am Wochenende. In der Ecke dröhnt eine Musikbox. Über dem Tresen hängen vergilbte Fußballwimpel. An den Wänden Bilder mit Hamburg-Motiven. Die Gäste sitzen dicht gedrängt an einfachen Holztischen. Die Luft ist verraucht und es gibt hier nur eine Hamburger Biersorte. Der Silbersack ist ein Stück originales St. Pauli, Legende und Szenekneipe zugleich. Hier scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. Und genau das schätzen die Gäste an dem Lokal, in dem schon Hans Albers und Heinz Rühmann, Freddy Quinn und Hildegard Knef zu den Gästen zählen. Der Silbersack repräsentiere das, was St. Pauli mal ausgemacht hat, sagt Betreiber Dominik Großefeld. Er übernahm den Silbersack 2012 nach dem Tod von Tante Erna, die ihn 1949 in der Silbersackstraße eröffnet hatte, wenige Meter von der Reeperbahn entfernt. 63 Jahre stand sie hier hinter dem Tresen. Hamburger Geschäftsleute kauften das Lokal, um das außergewöhnliche Kulturgut auf dem Hamburger Kiez zu erhalten und vor Spekulanten zu schützen. Dominik Großefeld hatte schon vorher hier gearbeitet und möchte die Kneipe im Sinne von Tante Erna weiterführen. Er gehört zu den Gastronomen, die Viva Con Agua unterstützen. Ganz vorne vor muss man natürlich sagen, dass erstmal die Idee überhaupt, Viva Con Agua auf den Markt zu bringen, schon glorreich war. Dass man sagt, wir verkaufen hier ein Mineralwasser, das dem guten Zweck zukommt. Dann gibt es noch so einen anderen ganz wichtigen Aspekt für mich selber als Kneiper auf St. Pauli. Ich habe das so von Erna gelernt, ganz einfacher Slogan, Kohle im Dorf lassen. Das heißt also, egal ob das jetzt um Handwerker geht oder um Zulieferer geht, zu gucken, dass man Sachen hat, die halt möglichst nah an uns dran liegen. Und Viva Con Agua ist ein St. Pauli-Produkt. Wenn dann auch noch Touristen kommen und gar nicht wissen, was Viva Con Agua ist, dann streut man es sogar noch in die Republik hinaus. Mittlerweile ist es spät geworden im Silbersack. Der Alkoholpegel der Gäste ist erheblich gestiegen. Eine bunte Mischung aus Szenegängern, Anwohnern und Touristen bevölkert auch noch weit nach Mitternacht die Kneipe. Der Stadtteil wird gerade von uns Anwohnern immer gerne auch als Dorf bezeichnet. Man kennt sich, man mag sich oder man toleriert sich. Das ist halt das Mindeste. Auch wenn wir hier unterschiedlichste Arten von Menschen haben, Typen haben, hat jeder seine Daseinsberechtigung. Ob das jetzt immer der eigene Weg ist, den die Leute gehen, das ist dabei gar nicht relevant, sondern es geht dabei dann einfach um die Toleranz. Wir haben wirklich viel mit uns selbst zu tun, uns immer am Leben zu erhalten. Und trotzdem findest du immer wieder aktive Leute, die halt über den Tellerrand gucken und sagen, was ist denn sonst noch so in der Welt los? Und wie können wir auch denen helfen? Und wie können wir auch denen klar machen, es gibt Leute, die stehen hinter euch, die sehen es genauso wie ihr. Wenige Meter entfernt an der Reeperbahn gibt es einen Pressetermin zu einer ungewöhnlichen Aktion. Direkt gegenüber der berühmten Davidwache stehen 5 Toilettenhäuschen. Die Türen sind durch Glasscheiben ersetzt. In großen Lettern zieht sich ein Schriftzug quer über die Kabinen. Alle für Klos, Klos für alle. Drinnen sitzen 5 junge Männer, dick eingepackt in Wintersachen, denn es ist kalt auf der Reeperbahn an diesem Wintertag. Schon seit 24 Stunden sitzen sie auf den Toiletten. Es war eine harte Nacht, aber wir haben es überstanden. Heute werden wir noch bis 22 Uhr hier sitzen und uns mit den 2,4 Milliarden Menschen solidarisieren, die global keinen Zugang zu sanitären Anlagen haben und eben in aller Öffentlichkeit auch auf Toilette gehen müssen. Die Aktion ist die Auftaktveranstaltung von Viva Con Agua für ein neues Projekt im Rahmen ihrer sozialen Geschäftsmodelle. Zusammen mit dem Toilettenhersteller Goldeimer wirbt man für mobile Komposttoiletten, die als Alternative zu herkömmlichen Toiletten auf Festivals und Open-Air-Veranstaltungen ihren Einsatz finden sollen. Sie funktionieren ohne Wasser, ohne Chemie und ohne Strom, erklären die Macher. Alles, was sie bräuchten, sei ein Becher Sägespäne zur Geruchsminimierung. Man würde nicht entsorgen, sondern kompostieren und Kreisläufe schließen. Wie bei der Wasser GmbH sollen später bei diesem Geschäftszweig wieder 60% der Gewinne in die Finanzierung von Sanitärprojekten fließen. Michael Fritz, einer der Mitbegründer von Viva Con Agua, ist beim Toilettensitzen dabei und hat die kalte Nacht in seiner Kabine durchgestanden. Es sei natürlich viel leichter, für sauberes Trinkwasser zu sammeln, als für Toiletten. Man unterhält sich nicht darüber. Und damit ist es auch ein Tabuthema, dass Milliarden Menschen keinen Zugang zu einer Toilette haben. An dem Tabuthema muss man was ändern, deswegen muss es wahrscheinlich auch so öffentlich wirksame Aktionen geben. Nee, es gibt kein frisches Trinkwasser, wenn es keine Toiletten gibt. Also es ist eigentlich nicht möglich, weil es ist ja ein Kreislauf. Wasser ist ja sowohl bei der Sanitärversorgung als auch bei der Trinkwasserversorgung essentiell. Und deswegen machen auch meines Erachtens reine Trinkwasserprojekte nicht so viel Sinn, sondern es sollte immer dieser integrale Bestandteil sein und dass eben Sanitärversorgung, Hygieneversorgung mit abgedeckt wird. Insgesamt 36 Stunden wollen die Männer auf den transparenten Toiletten aushalten. Live-Übertragungen ins World Wide Web inklusive. Hauke Schremmer ist einer der Erbauer der Komposttoiletten, die er schon auf Festivals eingesetzt hat. Die Leute gucken, die sehen erstmal Leute, die auf einer Toilette sitzen, also wo man durchgucken kann und wissen nicht, was das soll. Und wir haben halt viele Leute auch hier rumlaufen, die erstmal dann Aufklärungsarbeit machen müssen. Warum hier eigentlich eine Toilette steht, warum die Plexiglas hat und dann kommt so ein bisschen der Aha-Effekt. So. Und was wir halt ganz gerne erzählen, ist einfach, mach mal die Augen zu, stell dir vor, du wachst morgens auf und du weißt nicht, wo du auf Toilette gehen sollst. Wenn man sich das halt mal ein bisschen näher vor Augen führt und einfach mal die Faktenlage betrachtet, ist es eigentlich eine ziemlich unschöne Situation. Water is life, sanitation is health. So you be healthy, so you can live longer. Together we can stand and divided we fall. Big up to the ones who made it possible. The whites and the blacks, together as one. Viva Conagua, AIJ. Viva Conagua hat sich als erfolgreiche Hilfsorganisation einen Namen gemacht. Man sucht ständig neue Wege, will neue Formen ausprobieren. Es ist ein großes soziales Experimentierfeld, vor allem für jüngere Leute. Aber in welche Richtung wird Viva Con Agua gehen? Die Macher haben ehrgeizige Pläne. Sie wollen ihr Netzwerk im deutschsprachigen Raum ausbauen, aber auch Viva Con Agua in den Niederlanden und Dänemark gründen. Die Schwerpunkte unserer zukünftigen Projekte liegen jedoch im globalen Süden, sagt Benny Adrian. Wenn man dran denkt, dass in Äthiopien zum Beispiel 80% der Menschen unter 30 Jahre alt sind, dann sieht man, was für ein unglaubliches Potenzial gerade in dieser jungen Generation steckt. Das heißt, wer weiß, vielleicht gibt es irgendwann mal wirklich ein globales Netzwerk, globale Community, die eben nicht endet irgendwo Gibraltar, sondern wo man wirklich sagen kann, egal ob Europa oder Afrika, wir sind alle auf einer Augenhöhe. Die Philosophie, die hinter Viva Con Agua stehe, sei grenzenlos, ergänzt Moritz Meyer. Und man müsse das Klischee aufbrechen vom reichen Norden, der immer nur geben, und vom armen Süden, der immer nur nehmen würde. Der Traum ist irgendwann, dass es Viva Con Agua auch in Uganda, Kenia, Äthiopien und so weiter gibt und es dort auf die gleiche Weise mit dem gleichen Augenzwinkern, der gleichen Fröhlichkeit und Leichtigkeit Spenden gesammelt werden für dortige Projekte, sodass gar nicht mehr unbedingt in Deutschland Spenden gesammelt werden müssen für Uganda, sondern in Uganda für Uganda. Und da sind wir auf einem guten Weg. Viva Con Agua Mexiko, Viva Con Agua San Pauli, Viva Con Agua weltweit, Viva Con Agua around the world. Lo que necesito es agua para vivir. All I need in this world is some water to live. Viva Con Agua mit Leblay, Viva Con Agua mit Pantheon, Viva Con Agua in my heart, Viva Con Agua corazón. Un llamado de conciencia, un grito de resistencia, un grito desesperado, un grito de alerta. Viva Con Agua, eine Initiative aus Hamburg-St. Pauli. Ein Feature von Michael Enger. Sie hörten eine Produktion des Deutschlandfunks 2015. Es sprachen Michael Weber und Richard Hucke. Ton und Technik Hendrik Manuk und Anna Dein. Regie Claudia Katanek. Redaktion Hermann Theissen. You're right.